Deutschlandfunk Kultur Tonart. 10 Grammys hat wiederum Linda Ronstadt im Laufe ihrer Karriere gewonnen, Sängerin und Songwriterin aus den USA. 10 Grammys, das ist so in etwa die Größenordnung einer Taylor Swift oder Beyoncé. Trotzdem scheint der Name Linda Ronstadt heute viel weniger geläufig zu sein. Linda Ronstadt war tatsächlich eine der großen Stimmen der US-amerikanischen Popkultur. Sie wird heute 75 Jahre alt und Götz Steger gratuliert. Es war 1966, ein Jahr vor dem Summer of Love, als Linda Ronstadt in Los Angeles aufschlug, im Gepäck ein Traum, nämlich von ihrer Musik leben zu können. In ihrer Heimatstadt Tucson, Arizona, war sie damit gescheitert. Mit ihr gekommen war ihr musikalischer Kompagnon, Gitarrist Bob Kimmel. Die beiden fanden schnell in der Szene Anschluss. Der legendäre Folkclub Troubadour wurde ihr Wohnzimmer. Dort saß man oft nach den Gigs, noch in der einen oder anderen Ecke und sang gemeinsam. Lindas Stimme erzeugte ein Beben in der Folk-Community Kaliforniens. Und ihr Traum fing an, sich zu bewahrheiten. Inzwischen war man zu dritt, nannte sich The Stone Ponies, hatte einen Plattendeal und sogar einen kleinen Hit. Different Drum, ein Song von Mike Nesmith, ein Mitglied der Chartband The Monkees. Das Schicksal, das die Stone Ponies ereilte, ist das typische Klischee. Alle waren nur an der Sängerin interessiert und so kam es, wie es kommen musste. Linda Ronstadt machte alleine weiter. Sie selbst verstand sich immer als reine Interpretin, die den Songs anderer allerdings oft zu neuem Glanz verhalf. Wie sie da ihre Auswahl traf, erklärte sie Mitte der 70er beim BBC. Jeder Song hat ein Gesicht, in das ich singe. Es ist komisch, ich kenne so viele Songs. Wenn irgendwas passiert, dann fällt mir sofort der passende dazu ein. Und dann kann ich es nicht lassen, den dann auch zu singen. Von 69 bis 75 folgte Album auf Album, auf denen sich immer mehr eine eigene neue Art zuspitzte, Rock'n'Roll und Country zu kombinieren. Weniger psychedelisch und verspielt als die vorige Garnitur der Laurel Canyon Musikszene wie Crosby, Stills und Nash, stattdessen sauber und glatt produziert mit perfektem Harmoniegesang. Mit eine tragende Rolle bei der Entstehung dieser Spielart des Country Rock kam Linda Ronstadts zeitweiser Backingband zu, den Eagles. Das 75er-Album Hard Like a Wheel machte Linda Ronstadt zur populärsten Rock- und Popsängerin der USA. Einer der großen Hits war das hier, You're No Good. Linda Ronstadt dehnte ihr Repertoire in alle möglichen Richtungen und blieb dabei immer erfolgreich, sei es mit rockigerer Gangart wie dem Stones-Song Tumbling Dice. Oder Mitte der 80er am Broadway als Star der Operette The Pirates of Penzance. Euphorisch aufgenommen wurde ihr Album Canciones de mi Padre mit Liedern ihrer mexikanischen Herkunft. Bis heute das bestverkaufte Album in spanischer Sprache. Für die mexikanische Community war das Album ein wichtiges solidarisches Zeichen. Als solches wollte Linda Ronstadt es auch verstanden wissen, die sich immer wieder, gerade auch in den letzten Jahren unter Trump, gegen staatlichen Rassismus gegenüber Einwanderern gewendet hat. Und dann, im Jahre 87, gab es das große Gipfeltreffen, das Trio, Emmylou Harris, Dolly Parton und Linda Ronstadt in dreistimmiger Harmonie. Ende der 90er nahm das Trio noch ein zweites Album auf. Es war im Jahre 2009. Da erklärte Linda Ronstadt ohne Umschweife ihren Ruhestand. Etwas später kam dann die Diagnose auf Parkinson, die sie mit Fassung trägt, obwohl sie dadurch wohl nicht mehr singen können wird. Als Gesprächsgast tritt sie noch auf und stellt ihren Humor unter Beweis. Zum Beispiel beim TV-Sender CBS, als es darum geht, wie sie sich ihr Lebensende vorstellt. In der Mitte eines gesungenen Tones möchte sie gerne sterben. Zwei Dinge, die Linda Ronstadt zu wünschen sind. Dass es genau so kommt und als Voraussetzung dafür, dass sie doch noch mal wieder singen kann. Eine der großen Stimmen der US-Popkultur. Heute feiert Linda Ronstadt ihren 75. Geburtstag.